Hallo und herzlich willkommen zum One Piece Manga Kapitel Review Nummer 857. Mit dabei natürlich wieder die üblichen Verdächtigen, ich, der Kevin und der Max. Hallo Max. Moin Moin, hi. Ja, wir können doch gleich mit der Coverpage anfangen, würde ich sagen. Dieses Kapitel Ja. trägt den Namen Turm. Und auf der Coverpage sehen wir Boa Hancock, wie sie mit ihrer Schlange Salome in einem Pool chillt. Okay, Auf so einem cool. komischen Schwimmreifen. Und der Fanwunsch war, Hancock genießt ihren Aufenthalt im Pool. Das ist jetzt weniger abgefahren als die letzte Coverpage, kann man Das schon stimmt, ja. sagen. Also, das letzte war ja das mit dem Krabbenroboter, den Franky gebaut hat. Das war so ein bisschen abstruse Setting und jetzt ist so down to earth, mal was ganz Legeres. Ja, ist Ja. ganz schön. Ich muss vielleicht noch zum Titel. Ich habe ihn zuerst auf Englisch gelesen. Da heißt das Kapitel ja Rook. Das habe ich erst nicht verstanden, was damit gemeint ist, Ja. weil das ist ja so ein Schachbegriff, glaube ich. Wie Ging mir ähnlich. die meisten ja, die meisten Ränge von Big Mom sind halt irgendwelche Schachfiguren. Ja, aber im Deutschen macht das auf jeden Fall sehr viel Sinn, warum das Kapitel Turm heißt. Gut, Ja. dann fasse ich, glaube ich, auch mal ganz kurz zusammen, worum es ungefähr geht. Also Sanji und Ruffy haben sich jetzt wieder versöhnt und es beginnt praktisch damit, wie sie sich jetzt überlegen, wie sie die Hochzeit bzw. die Teeparty crashen können. Die Leute aus der Spiegelwelt nehmen auch mit ihnen Kontakt auf, weil da noch so ein paar Scherben rumliegen auf dem Schlachtfeld. Und sie besprechen, wie sie jetzt vorgehen sollen. Und Jinbei macht ihnen praktisch den Vorschlag, dass sie sich an Capone Gang, sag mal, Bash oder Beige. Ich sage Becce oder Oder so. Betsche. Ich weiß es, also eigentlich ist es ja italienisch. Italienisch, ja, keine Ahnung, weiß ich Nennen wir ihn nicht. einfach Capone. Capone, ja, das sage So. ich auch. Also, dass sie sich an den halten soll, denn Jimbei erzählt erstmal so ein bisschen von seiner Vergangenheit, dass er einer der großen Mafia-Köpfe aus dem Westen ist, glaube ich. Westblue, ja. Und ja, dass er selbst vorhat, Big Mom anzugreifen, um sich ihren Kopf zu holen. Und jetzt schlägt Jimbei vor, dass sie sich doch mit dem zeitweilig verbünden sollten, um gegen Big Mom vorzugehen. Genau. Ja, und Ruffy sagt, ja, kann ich, klingt gut, klingt nach einer guten Idee. Was mich ein bisschen überrascht hat, also, dass er Ja. so einfach, also von, er hat Peckoms erschossen oder beschossen, angeschossen, wie auch immer, hin zu, ja, lass uns das machen, aber vielleicht ist es ja Ruffy auch mittlerweile klar, dass sie da nicht ohne. Ja, ich denke auch, dass es, er sagt auch einmal ja kurz so, der hat Peckoms angeschossen, das werde ich ihm nie verzeihen. Und dann 2 Seiten später, ja gut, verbinde ich halt mich mit ihm. Das Ja. liegt wahrscheinlich halt daran, dass er schon so auf Jimbeys Weisheit zu hören weiß, so von wegen, Ruffy, jetzt hör mal zu, dass wenn wir uns jetzt hier mit dem Kaiser anlegen, könnte hart werden, verbünde dich doch mit dem so und da. Zeigt auf jeden Fall, dass Ruffy Jinbeis Rat zu schätzen weiß. Ja, Ja. das war soweit der Inhalt. Generell muss ich sagen, so viel ist ja nicht passiert. Nee, es ist nicht viel passiert, aber wir haben sehr viel erfahren, finde ich. Ja, das stimmt. Wir wissen zum einen jetzt ganz gesichert, dass Bobbin, ja, Capone zum Opfer gefallen ist, beziehungsweise Vito hat es, glaube ich, gesagt. Was ja eigentlich schon relativ verbreitet war, so die Ansicht und die Meinung, dass es da der Komplott ja entsteht. Was ich mich nur frage, wenn ich das Kapitel so lese, ich denke, wir wissen alle, wie es irgendwann ausgeht, nämlich, dass die Strohhüte von der Insel wegkommen. Das ist ja das logische Ziel. Mich würde mal interessieren, was passiert wäre, wenn die Strohhüte nicht auf die Insel gekommen wären, was Capone dann? Also es wurde ganz oft in dem Kapitel betont, wie viel Vorbereitung, wie viel Aufwand sie in diesen ja, Hinterhalt gesteckt haben. Aber ich denke, jetzt sind da einfach so Größen wie Ruffy noch dabei und Jimbe, die muss man, hätten sie erstmal ausgleichen müssen vorher. Bin ich mal gespannt, was die so für Pläne haben. Ich glaube aber auch, wir werden tatsächlich die Situation erleben, dass Ruffy sich das erste Mal mit jemandem verbündet, ohne dass wir im weiteren Verlauf der Geschichte eine große Freundschaft zwischen den beiden haben werden. Also bei Trafalgar Law war es ja so der Running Gag quasi, dass Verbündetsein gleich Freundschaft ist. Ich kann mir das aber bei Capone sehr, sehr schlecht Nee, vorstellen, kann muss ich ich mir auch sagen. nicht. Also, ja, Trafalgar Law ist sicherlich auch kein Kind von Traurigkeit, aber was Capone schon, also Peckhams zweimal erschossen quasi, ja, Ruffy entführt, erpresst, das mit den Tieren, was wir hier erfahren, was ich ein bisschen seltsam finde, so, ja, es ist wohl einfach nur auf den. Er will vielleicht Chaos. Ich weiß es gar nicht, was so sein Ziel ist, Ja, ich habe weil. das auch so verstanden, dass er das mit den Tieren so, der ist so drauf. Also Ja. er würde das wahrscheinlich machen, ohne es vielleicht bisher gemacht zu haben, aber man traut ihm das so zu. Er wirkt auf Jimbe so, als würde der das machen. Ja, das stimmt. Jinbei scheint allgemein die Situation sehr gut bewerten zu können. Und ich denke, da ist man auch wirklich gut. Also gut beraten, wenn man jetzt anfängt, Jimbe zu vertrauen, dass der das halt für sie regelt. Ja, und was wir noch erfahren haben, ist, dass an dieser Hochzeit, an dieser Teeparty noch ganz so ein paar Leute aus der Unterwelt, Anführer von verschiedenen Verbrecherorganisationen aus der Unterwelt, beiwohnen werden. Also, dass es nicht nur Big Mom und Germa sein wird. Und jetzt natürlich, das stützt natürlich alles so deine Theorie oder auch meine, so wie ich das gesehen habe, dass es am Ende einen riesigen Clusterfuck, ein riesiges Chaos gibt. Ein Aufeinanderprallen von zig Parteien. Ja, da ist jetzt ordentlich Feuer im Spiel, möchte ich mal sagen. Ja. Und man muss sich mal die Situation anschauen. Das habe ich ja beim letzten Kapitel auch schon gesagt. Die Ausgangslage ist nicht so schlecht, wie man vielleicht am Anfang gedacht hat. Man hat zum einen den strategischen Faktor Spiegelwelt komplett unter Kontrolle. Man hat Wissen über die Fähigkeiten von Big Mom mit Brook. Man hat die Capone, der auch etwas gegen Big Mom plant, also einen gemeinsamen Feind. Ob die jetzt verbündet werden oder nicht, ist ja mal egal, wenn man den gleichen Feind bekämpft und sich da jetzt nicht so groß behindert, ist auf jeden Fall ein Vorteil. Wir haben Cracker, der ausgeschaltet ist. Wir haben Snake, der von Uru schon ausgeschaltet ist. Das heißt, es bleiben nur noch Smoothie und Karakuri übrig. Da sind nur noch zwei Kommandanten. Und ja, in der Bücherei ist ein Riesenchaos. Also, ich bleib dabei. Ich denke, das wird Clusterfuck beschreibt es eigentlich ganz gut, finde ich. Am Ende einfach so ein Chaos geben und alle Parteien werden halt so darunter leiden, dass die Strohhüte da die Möglichkeit haben, ja, sicher rauszukommen. Was ich sehr, sehr hoffe, ist, dass Crocodile auf der Hochzeit auftaucht, weil erstens finde ich ihn als Charakter cool und ich habe schon so die Vermutung, er hat ja zu Mr. One gesagt, dass er quasi mit ihm in die neue Welt gehen will. Und ich kann mir ehrlich gesagt Crocodile nur so als Untergrundgröße vorstellen. Und durch den Abstieg von Joker, der da ja vorher der Top-Broker war, denke ich, sind da einige Räume frei geworden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dann irgendwann Crocodile mit Mr. One oder Jess Bonner da, ja, einmarschiert. Boner. Nein. Da heißt doch Bonner, oder? Ja, Oder Bo? heißt er ja auch. Ja, okay, gut. Ja, finde ich auch, finde ich eine interessante Theorie. Vor allem dann haben wir mal wieder so eine Vorstellungsrunde an Charakteren, wie sie mir ja bei den letzten Malen gefehlt hat, bei den Kommandanten. Habe ich ja Ja, schon mal stimmt. erzählt, dass ich das mag, wenn die Charaktere so einzeln vorgestellt werden mit so einem kleinen Text da unten, wie die heißen, welche Position sie haben und wie viel sie wert sind, so, um sie praktisch schon so einzuschätzen, okay, sind die krass, sind die vielleicht eher nicht so, aber da freue ich mich drauf, dass wir die alle mal sehen. Ja. Und das Wichtigste ist, ich glaube, wenn sich wirklich die Strohhüte mit Capone verbünden sollten, dann hätten wir auch die Situation, dass sie ihm einfach unendlich viele Informationen geben können. Nämlich, dass sie halt den Plan genau wissen und die genaue Ausführung. Und Brook, der weiß, was Big Mom genau drauf hat. Also, das ist echt, mittlerweile sage ich ja, da kann man plausibel mit der halben Strohbande rauskommen. Ja, okay. Jetzt mit dem Ersatz mit Capones Gang. Man weiß ja auch nicht, was seine Gang neben Capone selbst drauf hat. Ja, okay, Also. für den einen hat es ja gereicht, um Bobbin einfach mal so auszuschalten. Ja, Ein eben. einfach. Also da werden auch schon ein paar Leute drauf sein, die ihr Handwerk verstehen und ja. Genau, das wäre ja auch schade, weil das ist so ein Punkt, den ich bei Trafalgar Law immer kritisiere, nämlich dass seine Crew bisher echt so ziemlich gar nichts gezeigt hat. Ja, stimmt. Außer so comic-mäßig drauf zu sein. Comic Relief. Ja, das fand ich immer ein bisschen schade. Ja. Ja, gut, also dann bleibt noch zwei Punkte hatte ich noch, die ich eigentlich ganz interessant fand. Es wird einmal gesagt, nachdem dann hier diese Verbrecherbosse auch da sind oder dass Capone Big Mom verraten will, sagt Ruffy, glaube ich, was, diese Hochzeit besteht ja nur aus Intrigen. Wo ich dann gleich so an Game of Thrones dachte, okay, es wird Red Wedding. Ja, das stimmt. Red Wedding im One Piece Universum, das wird das hier. Und Was auch dann noch? einen lustigen Moment gab es dann auch noch, wo Nami dann meinte, ach ja, Sanji, ich freue mich, dass du wieder da bist, aber ich werde dir nie vergeben dafür, dass du mir so Angst gemacht hast. Und dass dann dieser eine Pfeil aus der Sprechblase Sanji so Ja. durchbohrt. Ah, der Schmerz. Ja, das ist ziemlich geil gemacht. Wollte ich aber auch sagen, ich glaube, das wird noch ein Nachspiel haben. Oh Gott, was der sich alles von Zorro anhören lassen kann. Uiuiuiui. Ich glaube, Zoro ist das ehrlich gesagt ziemlich egal. Der sagt nur, ach Mist, du bist ja doch zurückgekommen. Ja, wahrscheinlich irgendwas so in die Richtung. Ja, aber es Jo. zeigt auch, dieses Kapitel zeigt auch nochmal so richtig, wenn Jinbei der Strohhutbande beitreten sollte, dass er dann so praktisch der Berater ist. Der Taktiker, ja. Ja, der Taktik, nicht direkt der Vize, das ist ja Zorro, Ist er aber das? so halt, Kann man auch ja oder drüber nicht? streiten, glaube ich. Ich weiß es nicht. Er ist der Zweite, der beigetreten ist. Im Grunde müsste er ist der Zweitstärkste wahrscheinlich. Also im Grunde müsste er der Vize sein, aber ich glaube, Zoro interessiert das nicht. Ja, das kann auch sein, aber er hat ja sonst keinen richtigen Posten drin, so. Naja, also auf jeden Fall würde Jinbei dann auf jeden Fall die so beratende Taktiker-Position Ja, genau. einnehmen. Kann ich mir auch Und sehr, sehr Ruffy gut hört da ja vorstellen. auch drauf. Also das muss man ja auch sagen. Wenn jetzt die anderen Leute manchmal eine Idee haben, da hört Ruffy ja jetzt nicht so ganz drauf, wenn die Einwände haben. Und wir wissen, dass es nur noch 5 Stunden. Waren es 5? Ich glaube 5 Stunden, Ich glaube oder? schon, ja. Ja, das ist ja nicht mehr so lang. Das ist Also, nicht mehr lang, ne? Showdown rückt näher. Und ich denke, man kann gespannt sein. Es bleibt spannend. Unser Tipp fürs nächste Kapitel? Lass mich überlegen. Ich denke mal, dass Sanji und Ruffy sich auf jeden Fall auf den Weg zu Capone machen. Ob sie direkt ankommen, schon in dem Kapitel, weiß ich nicht. Ansonsten wird es wahrscheinlich nochmal so einen Sprung auf verschiedene Locations geben, was wer gerade macht, was die Germa macht, was Big Mom gerade macht, wie die jetzt in der Spiegelwelt weitergehen. Ja. Vielleicht auch schon die Ankunft, eben weil es nur 5 Stunden sind, vielleicht auch schon die Ankunft der Unterweltbosse. Das fände ich geil. Das hätte ich nämlich auch getippt. Also ich glaube auch, dass wir noch mal so im Schloss herumgehen werden und verschiedene Charaktere die aktuellen Situationen vorgestellt bekommen. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass so am Hafen schon die ersten ja, Gäste halt eintreffen. Ich meine, die Hochzeit ist morgens um 10, wurde glaube ich gesagt. Und dann kann sein, gut, dass dann halt morgens um 8 oder um 7 schon die ersten Leute eintreffen. Die ersten Gäste. Und wer dabei ist, ich bin gespannt. Also ich fände Crocodile cool. Ich habe ihn am Marineford sehr, sehr gern oder lieb gewonnen. Und Jess Bonner ist auch ein cooler Typ. Ja. Ich kann mir echt vorstellen, dass es so wird, so dann, was weiß ich, wenn da jetzt 10 Leute kommen, 9 kennt man nicht. Und einer ist dann dabei, wo man dann sagt, oh shit. Ja, das könnte echt gut sein. So, oh, ups. Gibt ja auch diese schemenhafte Darstellung der Untergrundleute, da lässt sich aber jetzt, glaube ich, so spontan nichts rauserkennen. Ja, diese ganzen schemenhaften Abbildungen, da weiß ich nicht, wenn man sich die Zeichnung anguckt. Ja, es könnte alles sein. Ja. Einer hat eine Sichel. Ja, so eine Art Sense, der andere. Sieht aus wie so ein Teddybär. Vielleicht ein Ja. Mink. Man weiß es nicht. Ich Oder ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Haben zu dem Kapitel jetzt nichts mehr zu sagen, glaube ich. Nö. Gut, damit wären wir durch. Ja, dann bleibt uns noch zu sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Kapitel. Tschüss. Ciao.